Abschnitt 21 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Mit Auswanderern durch Frankreich. Erster Teil. Auf den Stufen des Bahnhofes Saint-Lazare oder oben im Wartesaal sitzen Gruppen von Europamüden aus der Slowakei. Sie passen so gar nicht nach Paris. Die bunten Bauernfiguren nehmen sich unter den Wölbungen der Bahnhofshalle mehr als deplaciert aus. Wird dem Huhnmann nichts tun? Ein Auto fährt gerade vor und bläst aus dem Auspuff den Auswanderern das Benzingas ins Gesicht. Eine Dame steigt aus mit Hutkoffern und Schrankkoffern und Kassetten. Vom Bahnhof Saint-Lazare fährt man nach Deauville, nach Honfleur, nach Trouville. Im Bahnhof Saint-Lazare sitzen die Slowaken, die aus der Slowakei fort wollen und aus Europa. Um 7 Uhr früh sind sie in Paris angekommen. Von Prag über Nürnberg, Kiel, Straßburg. Eine lange Reise im vollgestopften Waggon. Nach der Ankunft hat man sie im Auto vom Ostbahnhof zum Bahnhof des Heiligen Lazarus gebracht, wofür ihnen 4 Franken berechnet werden. Und nun hocken sie hier auf Fliesen und warten, bis ihnen am Abend von der Schiffsgesellschaft die umgeschriebenen, ins Französische übersetzten Reisepapiere gebracht werden, mit denen sie nach Cherbourg oder Le Havre weiterfahren können. Wagt sich einer ein paar Schritte vom Bahnhof fort, so geht er in eine Bäckerei oder in einen Obstladen, zeigt auf irgendetwas und reicht einen 10-Franken-Schein hin, damit man ihm darauf zurückgebe. Aber die Händler in der Nähe des Bahnhofes kennen die Immigranten schon und geben nicht übermäßig viel Geld auf eine Banknote heraus. Umso misstrauischer sind die Slowaken gegen den, der sie da in Paris, unvermutet genug in ihrer Sprache, anredet und wissen möchte, wie es ihnen ergangen ist. Schließlich jedoch, wenn sie hören, dass man ihre Heimat kennt, in manchem der slowakischen Dörfer war, lassen sie sich in ein Gespräch ein, besonders wenn man mit ihnen im Abteil sitzt eine Nacht lang. Um 23 Uhr fährt der Zug gegen Le Havre. 10 Leute sind wir im Coupé und 9 rotgeblümte Ranzen und einige Laibe Schwarzbrot und etliche Federbetten. Ein alter Slowak, eine alte Slowakin, ein Sohn, eine Tochter, ein anderer Bursch und 4 andere Mädel. Überhaupt fahren viele Mädchen hinüber. Wenn man in der Slowakei 22 Jahre alt geworden ist und keinen Mann gefunden hat, geht man übers Meer. Dort sind immer slowakische Jünglinge, die heiraten wollen. Vielleicht wartet schon einer auf Ellis Island. Und wenn nicht, bis sie nach Wisconsin kommt, kann sie sicherlich gleich heiraten. VT citat po Englitski. Und schon erhält der Alte aus einem verknüpften roten Taschentuch den Brief heraus, den jeder slowakische Onkel aus Amerika schreiben lässt, wenn er sich ein paar Dollar erspart hat. Auch er sehnt sich in der Fremde nach Heimat, Familie und Muttersprache. In diesem Falle pflegen andere nach Hause zu fahren, der Slowak lässt aber Heimat, Familie und Muttersprache zu sich kommen. Das ist vielleicht nicht mehr slowakisch, das ist bereits amerikanisch. In dem Brief, den er den Neffen und Nichten in das Dorf schickt, steht, dass er schon alles besorgt hat. Der Brief ist englisch. Ein Slowak schickt ihn ab, in die Tschechoslowakei, einem anderen Slowaken, der bloß in die magyarische Schule gegangen ist. Hier in Frankreich liest ihn jetzt einer, der in deutscher Sprache darüber einen Bericht schreiben wird. Was steht in dem Brief? Der Onkel war in Massachusetts, USA. Bei einem Schifffahrtsagenten und hat für die Verwandten im Trenchiner Komitat, USCZ, eine schöne himmelblaue Schiffskarte für 5 Personen gekauft und ihnen schicken lassen. Dann ist er zum Notar geführt worden. Beschworen hat er, unterschrieben hat er, was er wahrscheinlich der Einfachheit und Frömmigkeit halber mit 3 Kreuzen getan. Ein ellenlanges Protokoll, das den spaßigen Namen Affidavit führt. Und hat seine tiefsten Geheimnisse bloßgelegt. Das ist der amerikanische Brief des Slowaken. Der Herr nimmt die Seinen zu sich ins bessere Jenseits. Der Herr ist der Onkel drüben, die Seinen sind die Slowaken zu Hause und das bessere Jenseits ist Amerika. Unser Zug aber, bisher über flaches Feld fahrend, rattert nun plötzlich über Eisen. Die Konstruktionen einer Brückenbrüstung schlagen Rad vor dem Waggonfenster und im Strome zittern Lichter eines großen Umschlagplatzes und vieler Seenschiffe. Man kann, wenn man schon einmal am Tage in Rouen war, die Stelle konstatieren, wo das Haus des großen Dichters eines großen Romanes stand. Darin kommt auch eine Frau vor, die europamüde und fluchtbereit war, Gatten und Kind verlassen wollte. Aber der Geliebte kam nicht, ihm graute vor der Reise, und Emma Bovary tötete sich. Der alte Slowak packt den Brief wieder in sein rotes Taschentuch, macht den ersten Knoten und will den zweiten knüpfen. Aber dann reicht er dem Wissbegierigen noch ein Pismo hin, noch einen Brief. Das ist ein Brief, der nicht von einem Slowaken ist, sondern von einer englischen Schifffahrtsgesellschaft. Und siehe da, gerade der ist in slowakischer Sprache geschrieben. Wir haben für Sie und vier erwachsene Personen eine Schiffskarte dritter Klasse, Nummer 40-126M. Von Prag über Le Havre und New York bis Bingtown im Staate Massachusetts von ihrem Verwandten Frank, František Ferenc Csonka, bekommen. Außerdem haben wir für Sie 5 Schecks von je $25 erhalten, mit denen Sie sich bei Betreten des amerikanischen Bodens laut dem dortigen Einwanderungsgesetz ausweisen müssen. Landing Money. Sie brauchen zu Ihrer Reise einen von Ihrem Zupan ausgestellten, nach Amerika lautenden, noch gültigen Pass, die Reise nach Prag, das amerikanische, deutsche und französische Visum und die Verpflegung auf der Eisenbahnfahrt nach Le Havre müssen Sie sich selbst bezahlen, wozu Sie im Ganzen für jeden Erwachsenen 1500 Kronen, also zusammen 7500 Kronen tschechischer Währung brauchen, die Sie sich von Ihrem Gelde mitnehmen müssen. In Prag werden Sie zumindest 4 bis 5 Tage bleiben müssen. Steigen Sie nicht in Prag selbst aus, sondern in der Station Lieben, wo Sie in der Nähe die Auswandererbaracken finden werden. Kommen Sie dann sofort in unser Büro. Auf beiliegender Karte haben Sie auszufüllen, dass Sie alle Papiere in Ordnung haben und das erforderliche Geld besitzen und ob Sie den übrigen Bedingungen entsprechen. Ob Sie lesen und schreiben können, ob Sie nicht krank sind, nicht vorbestraft und um welche Zeit Sie abzureisen imstande sind. Schicken Sie uns die Karte ausgefüllt zurück und wir werden Ihnen dann mitteilen, wann Sie nach Prag zu kommen haben. Es wird einem schwindelig, wenn man den, hier gekürzt wiedergegebenen Brief liest und sich vergegenwärtigt, wie viel diese unbeholfenen Menschen aufbieten mussten, um aus ihrem Dorfe fortziehen zu können und was noch ihrer harrt. Es ist schon 2:30 Uhr nachts, unsere Eisenbahn fährt durch die schlafende Normandie. Die Slowakin Mutter ist sitzend eingenickt, die beiden Burschen haben die Arme auf die Knie gestützt und schlafen auch. Und die 5 Slowaken Mädel, aneinander gelehnt, schnarchen ebenfalls. Nur der alte Slowak wartet, bis er den Brief zurückbekommen wird. In Yvetot wollen Leute in unser Abteil, als sie es aber mit Emigranten vollgestopft sehen, suchen sie ihr Glück anderswo. Es sollen so zufriedene Menschen sein, die Leute von Yvetot. Ein altfranzösischer Chanson erzählt wenigstens davon und von ihrem König. Die Yvette Joulbert singt das Lied. Il était un roi d'Yvetot, peu connu dans l'histoire. Se levanta, se couchant tôt, dormant fort bien sans gloire, et couronné par Généton, d'ensemble les bonnets des cotons. Durch Almivar geht die Fahrt weiter, durch Bösewill-Breauté. Der alte Slowak hat seinen Brief wieder. Und da er eine Zigarre bekommen hat und rauchen muss, also nicht schlafen kann, erzählt er weiter von seinem Leidensweg. Naja, wie er den Brief da hatte, hat er seine Hütte verkauft. 2200 Kronen hat er für sie bekommen, ist die Ämter abgelaufen um die Papiere. Aber es hat nichts genützt. Für den zweiten Sohn, Den Miklos hat er keinen Pass bekommen und musste den Burschen daheim lassen, weil er noch militärpflichtig ist. Naja, und dann haben wir das Schwein geschlachtet und Würste gemacht. Und meine Alte hat 12 Laib Brot gebacken. Und wir haben unsere Pinkel geschnürt und sind nach Prag gefahren. Mein Nachbar, der Skallig, hat wollen, wir sollen auf seine Familie warten, bis sie aus Amerika die Schiffskarte bekommen werden. Aber ich habe gesagt, das kann noch bis zum Winter dauern und im Winter fahre ich nicht. Ihr glaubt, dass im Winter die Seereise böse ist oder dass ihr dann drüben keine Feldarbeit finden würdet? Bah, nee, das ist ganz gleich. Aber man erzählt bei uns, dass man in Prag auch im ärgsten Frost die ganze Nacht auf der Straße angestellt ist, damit man das Visum bekommt. Das soll ja schrecklich sein. Und er erzählt von den inzwischen erwachten Familienmitgliedern unterstützt, die Abenteuer aus Prager Gassen und Nächten. Den ersten Schmerz haben er und die Seinen schon bei der Ankunft in Lieben durch den Herrn Diener der Kompanie erfahren müssen, der sie dort mit seiner mit Goldbuchstaben geschmückten Mütze erwartet hat. Von ihm erfuhren sie auf ihre erste Frage, dass sie nicht auf einem Stürdampfi, nicht auf einem ersehnten Schiffe mit 4 Schornsteinen übers Meer fahren würden, sondern mit einem Schiffe von 3 Dampfi vorlieb nehmen müssten. Dann hat die Schreibweise des Namens und eine Altersangabe im Reisepass nicht mit den Angaben in der eingesandten Schiffskarte übereingestimmt. Man musste nach Massachusetts kabeln und in Prag die Antwort abwarten. Nun erst hatte er die berühmt-komische Deklaration auszufüllen mit den vielen, vielen Fragen. Wie viel Geld er im Vermögen habe, ob er in der Tschechoslowakei Verwandte zurücklasse und wie sie heißen, ob er Kommunist, Anarchist oder Nihilist sei, ob er schon einmal im Gefängnis oder im Irrenhaus war, ob er die Ermordung von Regierungsbeamten gutheiße oder unterstütze, ob er die Absicht habe, die Regierung der Vereinigten Staaten gewaltsam anzugreifen, ob er sonst gesund sei, ob er lesen und schreiben könne, ob er ein Mann oder eine Frau, welches seine Körpergröße in Zoll und Fuß anzugeben, und ob er Polygamist sei und warum das alles. Ein Exemplar dieser Deklaration war für die Schifffahrtskompanie, ein zweites musste er in einem Schreibmaschinenbüro fürs Konsulat herstellen lassen. Alle wurden vom Arzt untersucht und die Erxebet war trachomverdächtig und sollte auf die Klinik. In der Niklasstraße vor dem amerikanischen Konsulat stellte man sich abends mit der ganzen Familie auf dem Trottoir an, um am nächsten Tag an die Reihe zu kommen. $10 hat man für das Visum bezahlt und war noch froh, dass man es bekam. Vielen Leuten wird es ohne Angabe von Gründen verweigert. Die haben dann die Reise nach Prag vergeblich gemacht und müssen in ihren Heimatsort zurück, wo sie obdachlos sind. Freilich, wenn ein Abgewiesener nach ein paar Tagen wiederkommt und nicht erkannt wird, erzählt der Slowak, kann man das Visum doch erhalten. Die Pavek Maria war 4-mal oben und erst beim 5. Mal hat sie das Visum gekriegt. Das französische und das deutsche Visum besorgt die Kompanie. Auf der Straße hat uns ein Mann angeboten, auch für den Miklos einen Pass zu verschaffen und wollte 300 Kronen im Voraus und 300 Kronen nachher. Meine Alte hat wollen, ich soll ihm das Geld geben, aber ich habe gesagt, das ist sicher ein Schwindler und hab's nicht gemacht. Ich weiß schon von diesen Gaunern. Vielen von uns haben sie alles Geld abgenommen und die Papiere dazu. Na, und so lange haben wir mit all diesen Geschichten zu tun gehabt, dass wir keine Nummer bekommen haben. Was heißt das? Na, es dürfen jeden Monat nur 3000 Leute aus der Slowakei wegfahren und die 3000 Nummern waren schon ausgegeben. Da haben wir bis zum nächsten Monat in Prag warten müssen. Das war bös, nicht? Die ganze Familie schmunzelt. Na ja, es hat auch sein Gutes gehabt. Jetzt fahren wir doch auf einem Stürdampfi. Ende von Abschnitt 21.